NDR 3 Kulturforum. Die Industrie, meine Damen und Herren, bestimmt das Musikgeschehen. Diese These von Dirigenten, Komponisten, Sängern und anderen Künstlern, die mit und von der Musik leben, ist nicht nur Befürchtung oder böse Ahnung, sondern längst Realität. Anfang der 80er Jahre rettete die Digitaltechnik die Schallplattenindustrie aus den roten Zahlen. Produziert werden seither mit Hilfe des neuen binären Computersystems brillante, rauschfreie Klänge. Aber die Ästhetik der zerstückelten, geschönten Digitalklänge aus dem Rechner der Computer wurden nicht nur mit Begeisterung aufgenommen. Kritiker fürchteten schon bald die Zerstörung der lebendigen, der frei im Raum schwingenden Musik. Unter denen, die sich der Schallplattenindustrie verweigern, ist auch der Dirigent Celi Bidake. Er behauptet bis heute, Musik lasse sich auf Materie nicht abbilden. Sie verschwinde, verkomme bei technischer Reproduktion zur Ware, zum künstlichen Industrieprodukt. Ähnlich wie Celi Bidake argumentieren auch der Jazzpianist Keith Jarrett, der Leiter der Salzburger Festspiele Gérard Mortier und der Komponist und Dirigent Hans Zender. In der nun folgenden Sendung Stopp für eine Minute, ist die Musik noch zu retten, beschäftigt sich Elke Pressler mit der Frage, warum es die Klassik-CD so schwer hat, als eigenständiges ästhetisches Kunstprodukt akzeptiert und bewertet zu werden. Das finde ich gut. Man muss ja wirklich sagen, dass solche Stücke immer nur auch aus dem Umfeld ihrer Entstehung wirklich zu begreifen sind, nicht? Wir machen ein bisschen den Fehler, dass wir das historische Umfeld allzu gerne vergessen. Tonstudio der Hamburger Musikhalle. Aufnahmesitzung. Gottfried Kraus und Wolfgang Könsen, der Schallplattenproduzent und der Tonmeister, sitzen gemeinsam vor dem Mischpult. Die Regler in Händen, die Partitur vor Augen. Aus den Lautsprechern schallt, was unten auf der Bühne geschieht. Dort probt der Dirigent Gerd Albrecht mit dem Philharmonischen Staatsorchester, den Solisten und dem Opernchor der Hamburgischen Staatsoper. Es geht um Genoveva, Robert Schumanns einzige Oper. Eine Rarität. Kaum jemals inszeniert, selten konzertant aufgeführt. Grund genug für eine kleine, engagierte Schallplattenfirma und für diesen Generalmusikdirektor, der immer an musikalischen Ausgrabungen interessiert ist, Grund genug, diese unbekannten Klänge auf einen Tonträger zu konservieren. Wir sind Zeugen eines sogenannten Live-Mitschnitts. Also ich würde sagen, das ganze Initiativ kann gegenüber dem Duett ein bisschen direkter sein, nicht? Aber wie gesagt, das können wir wahrscheinlich dann im Endeffekt ein bisschen mit Hallanteilen. Ja, die müssen natürlich in sich erstmal stimmen, ne? Das ist klar, ja. Man muss ja dann immer schauen, dass man auch die richtige Mischung findet. Einerseits ist es sicher unsere Aufgabe, das abzubilden, was im Saal geschieht. Andererseits hat man natürlich schon auch die Möglichkeiten oder die Verpflichtung, es so zu machen, dass der Hörer nachher eine möglichst lebendige Vorstellung davon kriegt, nicht? Und das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung. Ja, Sie hatten vorhin ja auch kurz angedeutet, dass Sie so im Sinne von Klangbühne das auch ein bisschen ja, denken. Ja, eben, dramatisch. Eben, das muss man eben versuchen, ein bisschen für den Hörer nachher, nicht? Andererseits soll man es nicht allzu künstlich machen, weil dann stimmt es wieder nicht mit dem überein, was die Ausführenden gemacht haben. Er gehört sicher mit zu den verantwortungsbewusstesten Produzenten in der Schallplattenindustrie. Denn Gottfried Kraus liebt die Musik. Nahezu skrupulös, ja wie beschützend stellt sich dieser Vertreter der Industrie zwischen Musik und Technik. Dabei hat Kraus die Chance, als kreativer Klangregisseur am Mischpult eine tönende Landschaft zu malen und eine akustische Szenerie zu zaubern, von der sich jeder Hörer ein Bild machen könnte. Kraus hätte die Macht, auch und gerade bei unbekannten Werken auf diese Weise eine reizvolle Fantasiehilfe zu geben. Die technische Reproduktion der Musik, also als eine eigenständige elektronische Kunstform, als legitime Alternative zur Aufführung, die technische Reproduktion als eine eigene ästhetische Haltung, vielleicht sogar als eine neue Definition von Musik. Für den Live-Musik-Enthusiasten Gottfried Kraus sind diese Fragen zu einem neuen Verständnis, zu einem neuen Genre offenbar kein Thema. Im Live oder im Halb-Live-Dings, also so wie wir hier jetzt die Genoveva machen, sind wir als Aufnahmeteam ab den letzten Proben dabei. Das heißt, wir erleben mit, wie Gerd Albrecht diese Oper einstudiert im Zusammenhang, wie er versucht, das zu verlebendigen, was ja bei so einem Stück eher schwierig und problematisch ist, wie er versucht, mit den Sängern und dem Orchester und dem Chor sozusagen ein Ganzes zu bauen. Und wir nehmen uns dann die Möglichkeit einer dreimaligen Wiederholung dieses Konzerts, um alle diese Mitschnitte nebeneinander zu haben und zu sagen, okay, also dieses eine Stück war an dem Abend, am ersten Abend besonders gelungen, das nehmen wir jetzt von dort, und das andere Stück war am dritten Abend besonders gelungen, das nehmen wir von dort. Nur, das ist kein Schneiden, also kein Zusammenstellen wie bei einer Produktion, sondern es ist nur ein Versuch, möglichst die Imponderabilien einer Live-Aufführung auf ein Minimum zu reduzieren. Da wird dann trotzdem einmal ein Huster drauf sein aus dem Publikum und es wird trotzdem einmal irgendwas nicht so ganz hundertprozentig sein. Das ist auch nicht so wichtig. Dafür hat es die Faszination des ganzen Ablaufs. Dort, wo man helfen kann, ist zum Beispiel eine Szene, wo die Genoveva und der Golo quasi intim miteinander reden, ein bisschen anders aufzuzeichnen oder wiederzugeben als die Szene vor der Kirche, wo der ganze Chor und die ganzen Ritter und also diesen Unterschied von intimem Gespräch und großer Bühne, der ja auf der Bühne im Bewusstsein des Hörers passiert durch die Optik. Sie sehen ja ganz anders zu, wenn dort auf der Seite zwei Leute miteinander reden, als wenn sie die große Bühne ganz voll haben. Und dass man das sozusagen ein bisschen durch die Technik unterstützt, indem man vielleicht eine Spur trockener, eine Spur präsenter die Sänger hat dort, wo sie im Gespräch sind und etwas größer den Raum aufmacht mit Anteil von Raum. Dort, wo also die große Bühne gefordert ist. Da gibt es ein bisschen Möglichkeiten, die sind nicht sehr groß, aber da kann man ein bisschen helfen, einfach der Fantasie des Hörers ein bisschen helfen. Und das ist auch eine legitime Möglichkeit der Klangregie, die der Produzent leistet. Oh, müsste jetzt aber anders singen. Das gefällt mir nicht. Das muss ich fragen, ob er da nicht mehr machen kann. Das muss man als Fremdkörper empfinden, was er da singt, nicht? Könnte er das ins andere Mikro singen? Ja, könnte er natürlich. Wenn er sich ein bisschen abwendet oder so, würde er bei der Margareta hereinkommen, nicht? Es sind wirklich nur minimale Möglichkeiten, die man hat und die man auch nicht übertreiben sollte, nicht? Es darf auch nicht die Einheitlichkeit verloren gehen, weil sonst wird der kritische Zuhörer weniger jetzt die Wirkung spüren als die Manipulation spüren, nicht? Natürlich müssen wir uns darüber klar sein, dass wir nicht die Wirklichkeit abbilden können. Wir können nur versuchen, als eine möglichst lebendige Fotografie davon zu schaffen. Und es ist ja heute so, dass wir gerade in den historischen Bereichen viele dieser historischen Fotografien, also Hörfotografien, wesentlich lebendiger sind als das, was heute in den Konzertsälen geschieht. Also insofern hat das ja viele Seiten, nicht? Das ist das Problem. Diese Wirklichkeit im Konzertsaal. Wie sieht sie aus? Wie hört sie sich an? Mag sein, dass sie in früheren Zeiten eine andere war. Reicher, vielfältiger, von größerer interpretatorischer Individualität der Dirigenten geprägt als heute, wie dieser Konzertmitschnitt aus dem Jahre 1955 belegt. Fritz Reiner dirigierte das Chicago Symphony Orchestra und Inge Borg sang die Elektra. Das war übrigens auch ein Live-Mitschnitt, aufgenommen aber mit nur zwei Mikrofonen und wahrscheinlich nur einmal mitgeschnitten während des Konzerts. Im Gegensatz zur heutigen Praxis. Heute werden ja sowohl die Hauptprobe und die Generalprobe als auch mehrere Konzerte aufgezeichnet, um daraus dann das sogenannte Live-Konzert zusammenzuschneiden. Doch die Wirklichkeit im Konzertsaal, trotz der knisternden, erregenden Faszination der Aura des Hier und Jetzt, ist sie nicht doch auch eine gleichsam unvollständige musikalische Wirklichkeit? Und bietet die Technik nicht eine ungeheure Möglichkeit der Vervollkommnung? Wir sprechen in der Akustik, wenn wir das Problem Hörbarkeit oder wenn wir das Problem Direktanteil und Hallanteil betrachten, von einem sogenannten Hallradius. Der Hallradius gibt den Punkt an, an dem der Direktanteil genauso groß ist wie die Reflexion des Saales. Und dieser Hallradius ist eine ganz merkwürdige Geschichte, ist nämlich für jede Frequenz anders. Und da kann es passieren, dass ein Hallradius für die unteren Frequenzen, für die Celli, etwa in der fünften Reihe liegt und für eine Trompete in der letzten Reihe. Das heißt, dass sie die Trompete in der letzten Reihe noch sehr deutlich hören und die Celli eigentlich nicht. Das hat aber nichts mit dem Musikerlebnis zu tun, denn diese Hallradien waren schon immer da und die Konzerterlebnisse vermitteln uns heute auch immer noch eine bestimmte Erfahrung. Aber die Dirigenten, die sich jetzt hier bei den Proben in die 10. Reihe mal begeben und dort hören, die haben natürlich ihre Erfahrungswerte. Die wissen, wenn das in der 10. Reihe so klingt, dann klingt das im ersten Rang, wie die Erfahrung eben sagt, entweder genauso oder schlechter oder besser. Die haben schon ihre Erfahrungswerte. Und ein Dirigent möchte sich natürlich auch gerne mal von seinem schlechten Hörplatz mitten im Orchester wegbegeben, um zu hören, wie ist dann die Mischung im Saal zwischen Streicher und Bläsern. Ja, wie und wo ist denn die richtige Mischung? verschafft also nur der richtige Platz im Konzertsaal auch den richtigen, den wirklichen, den wahrhaft vollständigen Musikgenuss und andere Plätze eben nicht? Oder ist es nicht vielleicht so, dass der Konzertsaal im Wohnzimmer diese Illusion des Dabeiseins die bessere musikalische Wirklichkeit darstellt, weil hier doch beinahe jeder Platz der beste ist, weil doch der Tonmeister am Mischpult den Hallradius für jede Entfernung optimiert? Und ist deshalb nicht der sogenannte heutige Live-Mitschnitt, dieser von Fehlern bereinigte Ersatz der auratischen Wahrheit, die perfekteste technische Übersetzung und deshalb eine legitime andere Form der Musik? Produzent Kraus und Tonmeister Könsen wissen genau um die Unterschiede dieser Sorten von Musik und um die jeweiligen Vorzüge und Möglichkeiten. Doch beide verleugnen den synthetischen Charakter der technisch reproduzierten Klänge und hängen gleichsam naiv ihrer positivistischen Vorstellung von natürlicher Musik auf dem Tonträger an, diesem Trugbild. Dieser Konzertsaal im Wohnzimmer ist natürlich ein Trugschluss, nicht? Das ist ein völlig anderes Medium, die Schallplatte oder die CD. Vielleicht haben Sie recht, wenn Sie sagen, es ist einiges machbar, was wir hier technisch veranstalten. Machbarer als früher, gerade die Digitaltechnik eröffnet uns Möglichkeiten, die wir früher nicht hatten. Aber ich sehe das eigentlich so, dass wir bei einem Konzerterlebnis, bei einem Live-Mitschnitt oder bei einer konzertanten Opernaufführung die Musik im Vordergrund haben und die Technik eigentlich nicht hörbar machen. Wir manipulieren ja in jedem Fall bei der Aufnahme. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist keine bewusste Manipulation, sondern Sie hören ja auf jeden Fall übers Mikrofon und über den Lautsprecher anders als im Saal. Nur als kleine Fußnote dazu, wenn Sie in einem Saal in der 25. Reihe sitzen und Sie hören einen Geiger das Mendelssohn-Konzert spielen und Sie würden an diesem Platz ein noch so gutes Mikrofon aufhängen, wäre der Eindruck ein völlig verschiedener, nicht? Sie hören einfach im Saal mit dem ganzen Körper, mit den Augen, mit allem, was also in einem Saal wirkt. Wir haben für die Solisten 4 Mikrofone eingesetzt und wir haben für die Streichergruppierung 3 Mikrofone eingesetzt und haben für die Bläser und zugleich für den Chor weitere 3 Mikrofone eingesetzt. Wobei wir davon ausgehen, dass wir hier in der Musikhalle eine relativ gute Akustik haben und deswegen die Akustik des Raumes mit einbeziehen wollen und alle Mikrofone mit einer Kugelcharakteristik versehen haben. Es geht mir wirklich darum, dass ich glaube, dass die Lebendigkeit dessen, was wir auf den Tonträger kriegen, ganz entscheidend ist für die Wirkung. Nicht unbedingt für die Verkaufszahlen, für die ist wahrscheinlich der Name des Interpreten das Wichtigste. Und deshalb glaube ich, dass solche Dinge, wie wir sie hier jetzt machen, zu versuchen, auch den Enthusiasmus dieser Arbeit, die ein Dirigent, der jetzt sagt, ich will dieses Stück möglichst lebendig und möglichst gut darstellen, damit die Leute sagen, wie schade, dass man das noch nie gehört hat. Wenn man diesen Moment festhält für die Platte, dann hat die Platte ein Plus gegenüber einer rein auf Studiobasis zustande gekommenen perfekten Produktion. Daran glaube ich wirklich. Und ich glaube, gerade weil heute die Sättigung so groß ist, dass dieses Moment der Spontaneität auch auf dem Tonträgersektor ein ganz, ganz entscheidendes ist. Ich habe die Mikros für die Sänger immer offen, denn ja. Sonst haben wir verschiedene Verhältnisse, ne? Thank you. in der Analogtechnik haben wir mit Tonbändern gearbeitet, die über ein Spulengerät liefen, und die Klänge wurden aufgezeichnet, indem ein Pegel aufgezeichnet wurde, indem Lautstärken und Frequenzen auf ein Tonband raufgebracht wurden, das Tonband wurde magnetisiert. Also in der klassischen Musik wurde früh schon mit zwei Spuren aufgenommen, als die Stereophonie anfing. Man hat dann natürlich, als die Achtspurgeräte kamen, allerdings nicht durch die klassische Musik, sondern durch die Popmusik, hat man auch die Achtspurgeräte benutzt. Und dann 16, 24, 32 bis 48 Spuren. Manchmal hat man auch Maschinen gekoppelt und hatte dann noch mehr als 48 Spuren. Da war die Hochzeit, würde ich sagen, in dieser Technik eigentlich im letzten Jahrzehnt oder Anfang des letzten Jahrzehntes. Man ist auf jeden Fall in der klassischen Musik eigentlich auf weniger Spuren wieder zurückgekommen. Wir arbeiten hier mit zwei Spuren. Wir wollen also nicht nachmischen, sondern wir wollen das Konzerterlebnis hier sofort an Ort und Stelle mischen und dann vielleicht noch geringfügig nachbearbeiten, je nachdem, wie viel Hall uns das Publikum noch nimmt. Es kann sein, dass wir noch etwas Hall auf die Aufnahme raufmischen. Ansonsten wollen wir eigentlich uns das Konzerterlebnis erhalten und nicht so viel hinterher rummischen oder technisch Dinge noch einstreuen. Technik können wir auch mit Computern arbeiten, wir können mit Festspeicher arbeiten. Die Digitaltechnik können Sie sich eher so vorstellen, dass die Klänge in einzelne Scheibchen zerschnitten werden. Und je mehr Scheibchen Sie haben, desto besser ist die Digitaltechnik. Und diese Scheibchen werden dann wieder im Ausgang zusammengepackt. Nun kann man beim Schneiden natürlich einige Scheibchen rausnehmen oder kann andere Scheibchen reinschneiden. Diese Scheibchen sind so dünn, dass Sie das eben nicht mehr hören, wenn Sie da schneiden. Sie können auch beim digitalen Schneiden überlappen, Sie können überblenden, Sie können aus dem eigenen Material heraus kopieren, ohne dass Sie Klangverluste haben. Das ist in einer Analogtechnik früher nicht möglich gewesen. Jeder Kopiervorgang brachte einen höheren Klirrfaktor, ein höheres Rauschen. Das ist bei der Digitaltechnik nicht mehr der Fall. Also da hat man tatsächlich mehr Möglichkeiten. Also die Aufnahmen sind sicherlich durchsichtiger geworden im Laufe der letzten 15 Jahre, aber auch schon in der Endzeit der Analogtechnik. Das ist nicht nur ein Gewinn der Digitaltechnik. Die frühen Bezeichnungen Phonograph und Grammophon drücken deutlich aus, was in der technischen Reproduktion der Musik geschieht. Das Schreiben der Töne bei der Aufnahme, das Tönen einer Schrift bei der Wiedergabe. Je technisch ausgefeilter und komplizierter die Maschinen jedoch werden im Laufe der Zeit, desto mehr tendieren ihre Leistungsbezeichnungen dazu, die Differenz zwischen Aufführung und technischer Reproduktion, also ihre vollkommene Andersartigkeit, zu verwischen. High Fidelity zum Beispiel, das werbewirksame Schlagwort der Stereophonie in den 60er Jahren, sinngemäß die Naturtreue des Klanges, peilt eher ihre scheinbare Identität, ihre scheinbare Gleichwertigkeit an, während die gediegenen Großvaterausdrücke Grammophon und Phonograph diese Differenz offen halten. Doch das vermeintliche Konzert im Wohnzimmer, die Vorstellung dieser perfekten Illusion, von der sich die Industrie nur ungern trennt und der sich der Hörer erst allmählich bewusst wird, diese Illusion verschenkt die Reflexion über eine eigenständige technische Ästhetik, von der ein Pianist wie Glenn Gould nahezu besessen war. Eine gewisse Nostalgie unter Musikfreunde, die an Heifetz und Rubinstein und die ganz große Horowitz denken, an Aufnahmen, wo es gab doch kleine Schönheitsfehler Rudolf Serkin und wo das nicht so perfekt war. Dr. Stephen Paul, Produzent und Vizepräsident einer internationalen Schallplattenfirma. Und jetzt, wir sind in einer Generation, wo die Künstler sehr oft fragen, kannst du das, kannst du deinen Zaubertrick machen oder das besser machen? Weil es ist jetzt ein richtiger Zwang zu Perfektionismus manchmal. Man kann natürlich eine Überlappung machen, sodass man die Atem nicht hört, zum Beispiel. Man kann viele Sachen machen, um den Eindruck zu geben, dass das perfekt gespielt oder gesungen ist. Und dann man denkt nachher, ja, was soll das alles? Ja, was hat das mit einer Aufführung oder mit Kunst oder mit Musik zu tun? Musik, sagt der Dirigent Sergio Celibidache. Musik ist auf einem Stück Materie nicht abbildbar. Es gibt keine Wiederholung in der Musik. Ich bin beeindruckt, da ist etwas geblieben. Meine Jungfräulichkeit ist weg. Wenn es wiederkommt, findet es nicht mehr dieses reine Bewusstsein vor. Wo gibt es Wiederholung? Nur in der Mathematik, in der Mechanik. Die Schallplatte hat durch ihre Wiederholbarkeit natürlich einen anderen Anspruch an, sagen wir mal, das scheißliche Wort Perfektion. Ich hasse es total, aber es ist natürlich so, dass ein, in Anführungszeichen, Fehler, also irgendeine Unsicherheit im Orchester, irgendein schlecht erwischter Ton eines Sängers, jetzt auf einer Schallplatte fixiert, bei der fünften Wiederholung dem Hörer in einer anderen Weise auffällt, als wenn er das im Radio hört und es ist nach einmal vorbei. Das ist das Prinzip, der warum man in der Schallplatte überhaupt auf diese sogenannte Perfektion Wert legen muss. Andererseits schafft die Studioarbeit sehr oft nicht die Lebendigkeit eines Konzerterlebnisses. Und zwar, das hat zu tun mit der Professionalität der Ausführenden. Es gibt sicher Künstler, die im Studio genauso konzentriert arbeiten können. Also gerade, würde ich sagen, Solisten oder Kammermusikensembles oder so, die gewohnt sind, sehr konzentriert mit sich zu arbeiten, die sind im Studio sicher nicht weniger gespannt als auf dem Konzertsaal. Oder sagen wir mal, es ist nur ein gradueller Unterschied. Während bei großen Apparaten ist es ja heute üblich geworden, dass man nur Details produziert und nie das Ganze. Oder dass man das Orchester nur allein aufnimmt und einzelne Sänger erst viel später, im Playback-Verfahren dann einfach dazumischt. Ob der Atem, ob die Atmosphäre dazu nun passt oder nicht. Ich erlebe das sehr oft. Wir produzieren ja gelegentlich mit Rundfunkstationen oder in anderen Schallplattenproduktionen werden so große Opern. Da gibt es ja niemals einen Durchlauf einer Oper, nicht einmal eines Aktes. Je nach Verfügbarkeit der Sänger werden dort 15 Takte und dort 20 Takte aufgenommen oder dort eine Arie und dort eine Nummer. Und im Grunde macht der Produzent dann das Ganze, ohne dass der Interpret, in diesem Fall der Dirigent, nun einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie das letzten Endes ausschaut. Wenn er Glück hat, kriegt er das Produkt dann noch vorgespielt, bevor es veröffentlicht wird. Nicht? Und was hat das alles noch mit Kunst oder mit Musik zu tun? Ich meine auch, dass die Verantwortung gegenüber der Musik letztlich dann immer das Wichtigste bleiben müsste. Aber hören Sie mal die berühmten vier Jahreszeiten, nein, nicht vier, die Jahreszeiten vom Nigel Kennedy und vergleichen Sie sie mit einem wirklich großen Geiger und dann verkauft der eine halt 1,5 Millionen und der andere vielleicht 20.000. Und für die Schallplattenfirma ist natürlich die Notwendigkeit des ökonomischen Erfolgs gegeben. Thank you. wenn man sich heute mit jemandem über Musik unterhält, sagt der amerikanische Jazzpianist Keith Jarrett, wird fast nur noch über Musik auf Konserve geredet und über das, was der Handel anbietet. Aber Musik existiert viel besser ohne die Industrie. Denn dann spielen auch wirklich nur die Musiker, die aus einem Bedürfnis heraus musizieren. Musik wird mit der Musikindustrie verwechselt. Zerbrechlichkeit und die Differenz menschlicher Gegenwart brauchen etwas Stellvertretendes, um Dauer und Kontinuität und damit neue Lebensmöglichkeiten zu gewinnen. Zu diesen Stellvertretern gehören auch die Maschinen. Aber was bedeutet Differenz menschlicher Gegenwart? Reine Gegenwart ist ein bestimmtes Nichts, was wir nicht fassen können. Es wird dadurch bestimmt, indem die Zeit verräumlicht wird. Das geschieht in jeder Aufführung und in jeder technischen Reproduktion, denn kein Klang ohne Raum. Reine Gegenwart ist deshalb ein Nichts, weil sie für sich auf keine Weise gegenständlich werden kann. Der Lebensprozess selbst ist ja ein Haltsuchen, ein permanentes Sich-Vergegenständlichen-Wollen. Und die Technik, die Maschine verhindert nun, dass die fragile menschliche Präsenz einbricht. Das heißt, sie verhilft dazu, diese Differenz menschlicher Gegenwart, die uns Angst macht, auszulöschen in ihrer Spiegelung absoluter Gegenwart. Doch es ist ein trügerischer Spiegel, denn er spiegelt etwas, was es gar nicht gibt. Das Versprechen, eine musikalische Aufführung ungeschmälert zu bewahren, bedeutet nicht die platte Verdoppelung einer Wirklichkeit, sondern so etwas wie die Steigerung unserer brüchigen Gegenwart zu beinahe göttlicher Stabilität. Und darin liegt der Selbstbetrug. Es gilt also, die Differenz der menschlichen Befindlichkeit auszuhalten. Und somit auch die Musik als die berauschende, bereichernde, bewusstseinserweiternde, aber flüchtige und vergängliche Erscheinung zu gegenwärtigen, die sie ist. Und es gilt ebenso, die technische Reproduktion als ein Kunstprodukt zu identifizieren, als ein eigenständiges, ästhetisches, aber künstliches Studioprodukt, das dauerhaft ist, aber von manipuliertem, schönem Schein. Die Schallplatte macht etwas kaputt bei den Menschen, sagt Sergio Celibidache. Die Schallplatte macht etwas kaputt bei den Menschen, die nicht ein strenges und starkes Musikgefühl haben. Die Barmherzigkeit der Maschine, sagt Glenn Gould. Die Barmherzigkeit der Maschine ist zwischen die Schwäche der Natur und die Vision der idealisierten Vollkommenheit getreten. Glenn Gould, kanadischer Pianist, Wunderknabe und Exzentriker in selbstgewählter Isolation. Er zog sich 1964 mit 31 Jahren gänzlich vom öffentlichen Konzertleben zurück und arbeitete bis zu seinem Tod im Alter von 50 Jahren nur noch im Studio. Gould entdeckte beim Aufkommen der Stereophonie Mitte der 50er Jahre das Studio als eine Art Instrument für sich und war fasziniert, mit den Apparaten, mit der Technik zu experimentieren. Ganz im Gegensatz zu Sergio Celibidache, dem gebürtigen Rumänen, der Philosoph, Mathematiker und Dirigent ist seit 13 Jahren Chef der Münchner Philharmoniker. Und dieser Musiker lehnt es seit den 50er Jahren entschieden ab, ins Studio zu gehen und Schallplattenaufnahmen zu machen. Ein strenger und starker Musiker kann nicht warm werden bei einer Platte. Das ist auch der Beweis, dass er Ohren hat. Wer bei einer Platte etwas schön findet, das ist das kindische sich annähern an die Musik. Ach, wie schön, ach, wie schnell, ach, wie sauber, ach, wie zusammen. Als ob die Musik das wäre, zusammen, schnell, leise und sauber zu sein. Nach meiner ersten Rundfunksendung 1950 hatte ich die erste Lektion der Technologie gelernt. Ich hatte gelernt, schöpferisch unehrlich zu sein. Die Fähigkeit der Technologie zur Zerlegung, zur Analyse, vor allem vielleicht zur Idealisierung eines Eindrucks, muss ausgenutzt werden. Ich glaube an die Einmischung der Technologie, Denn im Grunde auferlegt diese Einmischung der Kunst eine Vorstellung von Moral, die über die Idee der Kunst selbst hinausgeht. Sie haben mich gefragt, warum ich mich von der Schallplatte fernhalte. Weil der musikalische Raum nicht reduzierbar ist. Was es in dem originären musikalischen Raum gibt, das kann nirgends wieder in derselben Form vorkommen, als eben in diesem Raum selbst. Der Raum hat ein Hinten und Vorn, rechts und links, ein Unten und ein Oben. Er ist also polarisiert von dem betrachtenden Geist aus. Die Platte kann das nicht wiedergeben. Hören Sie die Platte in derselben Akustik, in der sie aufgenommen wurde? Natürlich nicht. So schlucken Sie runter, was der Herr Aufnahmetechniker so und so Ihnen vorgekaut hat. So wird das Wichtigste getötet. Das Lebendige an der Musik, das Einmalige, das nie Wiederkehrende. Das führt zu einer Standardisierung aller Empfindungen, aller Ästhetik. Die Rolle des Fälschers ist emblematisch für die elektronische Kultur. Ist Vielfalt in diesem Raum gegeben? Ja, Entfernung, die Stärke ihrer Stimme, die Höhe, das Phrasieren ihrer Stimme und meine Antwort und die Dialektik, die dadurch entsteht. Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt. Ist die Vielfalt auf der Platte die Vielfalt, die im Raum entsteht? Um Gottes Willen. Das Mikrofon kann nur einen Sektor von physikalischen Tatsachen wahrnehmen. Ein Drittel geht verloren, noch dazu, indem es ein Klangkörper ist, hat es auch eigene Nebenerscheinungen. Also, kann das Mikrofon diese Vielfalt hören wie ich und reduzieren? Das heißt, wieder eine Einheit bilden? Natürlich nicht. Dadurch diese totale Verfälschung. Und wenn dem Fälscher Ehre erwiesen wird für seine Kunstfertigkeit und er nicht mehr geschmäht wird, werden die Künste zu einem wahrhaft integren Bestandteil unserer Zivilisation geworden sein. Sergiu Celibidache und Glenn Gould, die Antipoden in der Musikwelt. Verfechter zweier unterschiedlicher Theorien, zweier unterschiedlicher Philosophien. Der Analytiker und Technikfanatiker Gould versteht Musik als texturales Gewebe und sein Erklingen als eine andere Art musikalischer Schriftlichkeit, in der er herumredigieren kann. Celibidache dagegen verficht die These der Raumzeiterscheinung, der flüchtigen Vergänglichkeit. Wir leben in einer sehr musikarmen Zeit. Es ist vorbei mit der Musik, die aus einem inneren Verständnis des Notentextes entsteht. Absolut vorbei. Heute wird Musik mit der Schallplatte gelernt. Ein junger Dirigent erarbeitet sich nicht mehr das innere Tempo als Erkenntnis von vielen, vielen Faktoren. Das hat er nicht mehr nötig. Er nimmt eine Platte von dem, eine von dem. Er sucht einen musikalischen Ort dazwischen, wo seine kleine Persönlichkeit auch einen Platz einnimmt. Und dann wird das serviert. Doch was ist Musik? Es gibt so etwas wie den geistigen Einschwingungsvorgang, die Passage von Neuem zu Neuem in einer Aneignung. Es gibt auch den physikalischen Einschwingungsvorgang. Die Flöte hat einen ganz langen, die Hörner noch länger, die Oboe sehr kurz. Also, nicht alle Klänge bilden sich für mein Bewusstsein gleich schnell aus. Das heißt, ein Satz, gespielt von vier Hörnern, geht in einem ganz anderen Tempo als ein Choral, gespielt von vier Flöten oder von vier Oboen. Worauf ich hinaus will, ich will erleben und nicht erdenken, was dieses Bewusstsein ist. Das ist Musik. Ich weiß sehr selten, wenn ich in ein Studio komme, auf welche Weise genau ich etwas machen werde. Ich meine, ich probiere es auf 15 verschiedene Weisen. Und 8 davon funktionieren vielleicht einigermaßen, 3 vielleicht überzeugend. Und das hängt davon ab, dass man sich das Playback anhört. Es macht den ausführenden Künstler sehr dem Komponisten ähnlich. Wirklich. Denn es gibt ihm die Möglichkeit, nachträglich zu redigieren. Es verleiht ihm diese Macht. Es ist eine andere Macht als die der Ausstrahlung, der Suggestionskraft während eines Konzerts, sicher. Aber sie ist trotzdem sehr real. Macht? Von wem wird heute der Markt beeinflusst? Von den Deutschen, die noch etwas Musik können? Von den Amerikanern. Sie haben eine ungeheure Macht durch ihr Kapital. In Japan wird amerikanisch gelernt. Musik wird von den Amerikanern gelernt. Merken Sie nicht, in welcher Welt wir heute leben? Wo sind die menschlichen Werte? Der Musiker muss auch ein Mensch sein. Wie kann man heute noch ein Mensch werden bei dem, was heute vor sich geht? Die Schallplatte macht dabei nur gern mit. Die Schallplatte ist ein Mittel, Geld zu machen. Geld zu machen, Geld zu machen, hier Geld zu machen. Hier Sergiu Celibidache, da Glenn Gould. zwei extreme Musikertemperamente, Feuer und Eis, Herz und Kopf. Zwei Extreme in der Musikwelt, deren Entwicklung, ja deren Pervertierung der heute 80-jährige Celi Bidarke schon zu Zeiten seines Entschlusses, keine Aufnahmen zu machen, vorauszusehen schien. Die Schallplatte ist ein Mittel, Geld zu machen. Sie hat doch gar nicht vor, die Menschheit kaputt zu machen. Wir haben überhaupt keine Moral. Also, was in dieser Kulturlosigkeit heutzutage nicht mehr da ist, das ist der Mensch. Man betrachtet ihn als eine Maschine. Er muss alles schlucken. Man kann zum Beispiel auch die Kompliziertheit der elektronischen Musik wahrnehmen. Und sie wird eine Wirkung machen, sicher. Aber ein schwedischer Komponist sagte mir einmal, und das habe ich absolut verstanden, ich brauche noch 15 Jahre, um diese Musik vermenschlichen zu können. Also, um daraus korrelierbare Faktoren zu machen. Wer macht sich schon diese Mühe, das zu vermenschlichen? Wer denn? Musik wird mit der Musikindustrie verwechselt. Die Musik verschwindet. Musik ist nur noch das, was der Handel anbietet. Die Musik verschwindet. Musik wird mit der Musikindustrie verwechselt. Die Musik verschwindet. Musik ist nur noch das, was der Handel Technik und Musik. Sie sind eine Verbindung eingegangen, die immer unglücklicher zu werden beginnt. Das Unbehagen an dieser Allianz, die zur Messallianz geworden ist, wächst. Von allen Seiten werden Stimmen laut, die protestieren, die warnen. Musik mit der Musikindustrie verwechselt. Die Musik verschwindet. Musik ist nur noch das, was der Handel anbietet. Die Musik verschwindet. Musik wird mit der Musikindustrie verwechselt. Die Musik verschwindet. Musik ist nur noch das, was der Handel anbietet. Die Musik verschwindet. Die Vermittlung durch Medien erzeuge die Vorstellung von Musik als einem Objekt, beziehungsweise einer großen Zahl von Objekten, die wie andere Waren auch produziert, verkauft, erworben werden, sagt Hans Zender, Komponist und Dirigent. An diesem Vorgang sind produzierende Musiker und reproduzierende Hörer in verteilten Rollen beteiligt. In der Mitte steht der Händler, der seinen Profit machen will. Man kann sagen, schreibt Zender, dass sich im Bereich der Kunst das kommerzielle Denken im heutigen Westeuropa nach amerikanischem Vorbild in einer früher nie dagewesenen Weise etabliert hat. Mitten in unserer äußerlichen Freiheit leben wir unter der Diktatur des Kommerzes. Der Zwang zur totalen Vermarktung ist dabei, das Schöpferische in uns zu ersticken. Es ist unmöglich und unerträglich, dass Musiker, vor allem die Jungen, mit jenen Leuten kungeln, die zwar Musik sagen, aber Kasse meinen. Keith Jarrett, dessen abendfüllendes Improvisationssolo von 1975, genannt The Köln Concert, mit über 2 Millionen Tonträgern das bestverkaufte Klavierrecital der Plattengeschichte ist, dieser unfreiwillig gehätschelte Liebling der Medien, läutet bereits die Götterdämmerung ein. Wir machen im Westen große Fehler. Vor langer Zeit haben wir angefangen, Stars aufzubauen und so das Publikum von den Musikern zu trennen. Die stummen Zuhörer, die nur den Star anglotzen, gehören zum großen Finale der westlichen Musik. Mit dem derart verkündeten letzten Akt und dem Ausverkauf der Musik will er sich noch nicht abfinden. Gérard Mortier, seit 1992 neuer streitbarer Festspielleiter in Salzburg und Nachfolger des Dirigenten Herbert von Karajan, dieses geschäftstüchtigen, eitlen Gespielen der Medien. Mortier will noch einen Akt dazwischen schieben, seinen Rettungsakt. Gerade hier in Salzburg, bei der bisher größten PR-Veranstaltung der Tonträgerindustrie, will er aufräumen mit den sogenannten Stars, die vom Künstler nur mehr zum bloßen Töneverkäufer verkommen seien hochgepowert durch die Werbung ihrer Plattenfirmen. Es ist ja nicht so, dass ich gegen die Schallplattenfirmen an sich bin. Ich bin gegen die Kulturpolitik von vielen Schallplattenfirmen. Zum Beispiel, ich freue mich, wenn ich jetzt heute Morgen hatte auf meinem Büro eine Publizität von die kleine Reihe Vergo, ja, die immer zeitgenössische Musik bringt. Und ich hatte zwei Werke von Nona, die ich auch nochmal anhören wollte. Ich habe gesehen, die sind jetzt herausgekommen. Da finde ich eine, solche Sachen unterstütze ich natürlich, weil ich sage immer, Schallplatten sollten eine, wie soll ich sagen, eine Dokumentationsaufgabe haben. Die sollen die Leute die Möglichkeit geben, sich über die großen Musikwerke aus der Vergangenheit und aus dieser Zeit zu informieren. Nur, was sie nicht tun sollen, Maßstäbe setzen für die Qualität, weil sie tun es nicht und sie tun als ob. Das Zweite, und dann kommt es Dirigenten, und Sie wissen, ich habe da große Diskussionen, das kann ich nicht wiederholen, Sinopoli ist eine Schallplattenschöpfung. Man hat zum Zeitpunkt, als der Karajan verstorben ist, hat man jemand anders aufbauen wollen. Sinopoli wäre ohne Deutsche Grammophon nie zu einem Star geworden. Das weiß man. Er kann schlecht probieren. Das ist vielleicht kein schlechter Musiker. Das ist noch etwas ganz anderes. Er hat auch komponiert, aber jedenfalls ist er kein guter Dirigent. Er kann einfach nicht probieren. Und das Dritte muss man schon sagen, dass ich natürlich persönlich die Leute gerne darüber informiere, dass es jetzt Schallplattenaufnahmen gibt mit Arien, wo in einer Arie ungefähr 60 Schnitte stattfinden. Ich habe selbst einmal eine Schallplatte produziert in die Brüsseler Oper. Das war Le Comte of Man damals und ich habe das dann alles so erlebt und habe selbst meine Haare ausgerüppt, wobei ich trotzdem sagen muss, dass diese Schallplatte jetzt eine ziemlich gute geworden ist. Also das heißt noch nicht unbedingt, dass ein Schnitt unbedingt etwas Schlechtes ist, nur heißt es, dass vielleicht bestimmte Leute auf Schallplatte eine Rolle singen können, die nicht in die Wirklichkeit singen. Man kann sagen, ja okay, warum haben sie etwas dagegen, wenn es gut klingt und so weiter, und das stimmt, man muss das ja ab, aber es soll nicht so sein, dass man dann auf die Bühne eben nur diese Leute singen will. Es ist klar, dass der Pavarotti vielleicht auf Schallplatte den Othello schafft und sicher nie auf die Bühne, weil er den nicht auswendig lernen kann. Und dass der Herr Pavarotti keine Noten lesen kann, finde ich nicht schlimm. Ich meine, dass er ist trotzdem ein begabter Künstler, aber er ist begabt als Pagliacci in dieser Figur, eher als Othello oder den Nemorino. Das sind Figuren, die mit seiner Psychologie übereinstimmen, einfach mit viel Gefühl, ein bisschen pathetisch, italienische Larmoyanz, aber nicht die große heldische und antiheldische Figuren des Theaters und der Operliteratur. Mit den gänzlich aus der Mode gekommenen Waffen der Moral und der Ethik schlägt sich dieser leidenschaftliche Verfechter für die schöpferische und geistige Auseinandersetzung in der Kunst auf die Seite des Musikliebhabers. Mottier kämpft an gegen die sogenannte Kulturmafia. David gegen Goliath oder eher Don Quixote gegen Windmühlen? Gérard Mottier, eine Hoffnung im Kampf gegen die Manipulation des Geschmacks, gegen die Abstumpfung und geistig-seelische Verarmung in der Musikwelt und letztendlich gegen die Verdummung der Masse. Kunst ist ethisch, aber man muss die Leute jetzt mal darauf hinweisen, dass die Schallplatten, und das ist mein großes Problem, die Werte verschiebt. Also Künstler werden gut geheißen, weil sie auf Schallplatten aufnehmen, da wo die Schallplatte nur ein Dokument sein soll. Ich gebe Ihnen als Beispiel gerne, das wäre, als ob man die Pyramiden nur bewundert in einem Buch. Jeder weiß, dass was eine Pyramide heißt in Ägypten, man das nur spürt, wenn man davor steht. Das ist eine ungeheure Geschichte. Und ich meine, das ist das gleiche eine gotische Kathedrale. Ich kann doch nicht die Notre Dame de Paris wissen, was das bedeutet, wenn ich das nur in einem Buch anschaue. Nur ich muss in diese Kathedrale von Chartres hineintreten, um zu wissen, was das bedeutet. Und auch das gilt für die Musik. Nur wenn man das Musik im Theater erlebt, für die Oper oder im Konzert, kann man wirklich diese Musik völlig spüren. Also die Schallplatte müsste wieder auf ihre unglaublichen Wert der Dokumentation zurückkehren und nicht auf ihren Wert, dass sie die Maßstäbe setzt, von was gut und nicht gut ist. Und da haben Sie recht, ich verzweifle jeden Tag wieder, ich höre immer wieder jeden Tag, ja, die Spitzenkünstler. Die Spitzenkünstler sind immer diejenigen, die auf Schallplatten singen. Und es wird nicht mehr über gute Künstler oder schlechte Künstler, es wird über Stars geredet und nicht Stars. Was die Produktion für die Zukunft betrifft, möchte ich plädoyieren, dass Live-Aufnahmen 100-mal schöner sind. Auch wenn sie kleine Fehler haben. Das ist das Schöne an der Musik. Dass ein Horn in die Einführung zum Rheingold mal kiekst, finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn der Geist der Musik stimmt. Und ich meine, ich habe von den besten Orchestern diese Kicks gehört und ich bin froh, weil ich sage dann, es sind noch Menschen und keine Maschinen, die das spielen. Das Schwingen der Klänge im Kosmos und der menschliche Gesang. Es sind Geheimnisse der Natur. Eine Technologie, die Informationen von Computern in Musik zurückrechnet. Eine binäre Computertechnologie, die sich anmaßt, Wertmaßstäbe zu setzen im lebendigen Bereich dieses Geheimnisses. Das Dominieren einer solchen Industrie und ihrer selbstredend kommerziellen Interessen führt über kurz oder lang in die seelische Leere. Sergiu Celibidache, Hans Zender, Gérard Mortier, Keith Jarrett, sind Sie nur Rufer in der Wüste? Es scheint höchste Zeit, sich dieser Differenz zwischen der lebendigen Kunst, dem eigentlichen Wesen der Musik und dem Industrieprodukt Musik, das zur Ware degeneriert ist, bewusst zu werden. Der ganze Musikbetrieb des Westens müsste mal eine Pause einlegen. So, stopp für eine Minute. Aber das ist natürlich Wunschdenken. So wird die Show, besser gesagt, der Showdown weitergehen. Wir haben auf der Erde schon vieles getötet. Wir haben die Natur zerstört und wir haben auch in der Tonkunst jede Menge Umweltgifte. Wir verdienen keine Musik mehr. Ich fürchte, wir werden auch sie kaputt kriegen. Im Kulturforum auf NDR 3 hörten Sie heute eine Sendung von Elke Pressler. Stopp für eine Minute. Ist die Musik noch zu retten? Über die Chancen und Risiken technischer Reproduktionen. Außer der Autorin sprachen Peter Franke, Eberhard Haar und Harald Pages. Aufnahmeleitung Elke Pressler, Redaktion Ursula Voss. NDR 3 Kammermusik.